Erster Josef sagte seinem Diener, fülle die Säcke der Männer mit Getreide. Lege das Geld jedes Mannes oben in seinen Sack. Zweiter, meinen silbernen Becher legst du in den Sack des jüngsten Bruders. Lege auch sein Geld dazu. Der Diener tat, was Josef sagte. Dritter, am nächsten Morgen dürften die Männer mit ihren Eseln gehen. Vierter, sie waren gerade aus der Stadt gegangen. Josef sagte seinem Diener, lauf den Männern nach. Wenn du sie triffst, frag sie, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Warum habt ihr meinen silbernen Becher gestohlen? Fünfter, mein Herr trinkt aus diesem Becher. Er kann damit die Zukunft sehen. Das ist sehr schlecht von euch. Sechster, der Diener holte die Männer ein und sprach mit ihnen. Siebter, sie antworteten, Herr, warum sagst du so etwas? Deine Diener würden so etwas nie tun. Achter, wir haben das Geld, das wir in unseren Säcken fanden, aus Kanaan zurückgebracht. Warum sollten wir Silber oder Gold aus dem Haus deines Herrn stehlen? Neunter, wenn einer von uns den Becher hat, soll er sterben. Wir anderen werden deine Sklaven. Zehnter, der Diener sagte, gut, so soll es sein. Wer den Becher hat, wird mein Sklave. Ihr anderen seid frei. Elfter, jeder nahm schnell seinen Sack vom Esel und öffnete ihn. Zwölfter, der Diener suchte. Er begann beim ältesten Bruder und hörte beim jüngsten auf. Der Becher war in Benjamins Sack. Dreizehnter, da zerrissen sie ihre Kleider. Jeder belud seinen Esel und sie gingen zurück in die Stadt. Vierzehnter, Juda und seine Brüder kamen zu Josefs Haus. Josef war noch dort. Sie warfen sich vor ihm auf den Boden. Fünfzehnter, Josef sagte zu ihnen, was habt ihr getan? Wisst ihr nicht, dass ein Mann wie ich die Zukunft sehen kann? Sechzehnter, Juda antwortete, was sollen wir unserem Herrn sagen? Gott hat unsere Schuld gefunden. Wir sind alle deine Sklaven, auch der, der den Becher hat. Siebzehnter, Josef sagte, das will ich nicht. Nur der, der den Becher hat, wird mein Sklave. Ihr anderen könnt sicher zu eurem Vater gehen. Achtzehnter, Juda trat näher und sagte, bitte, mein Herr. Lass mich sprechen. Sei nicht böse auf mich. Du bist so mächtig wie der Pharao. Neunzehnter, mein Herr fragte uns, habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Zwanzigster, wir antworteten, wir haben einen alten Vater. Und einen kleinen Bruder, der spät geboren wurde. Sein leiblicher Bruder ist tot. Er ist der einzige von seiner Mutter und der Liebling seines Vaters. Einundzwanzigster, du sagtest uns, bringt ihn zu mir, damit ich ihn sehen kann. Zweiundzwanzigster, wir sagten dir, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verlässt, stirbt der Vater. 23. Du sagtest uns, wenn ihr euren jüngsten Bruder nicht mitbringt, dürft ihr mich nicht mehr sehen. 24. Als wir zu unserem Vater zurückkamen, erzählten wir ihm, was du gesagt hast. 25. Später sagte unser Vater, geht wieder hin und kauft etwas Getreide für uns. 26. Wir antworteten, wir können nicht gehen. Wenn unser jüngster Bruder mit uns geht, dann gehen wir. Wir dürfen den Mann nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. 27. Unser Vater sagte uns, ihr wisst, meine Frau hatte nur zwei Söhne. 28. Einer ging weg von mir. Ich dachte, ein Tier hat ihn getötet. Ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. 29. Wenn ihr mir diesen auch noch wegnehmt und ihm etwas Schlimmes passiert, dann sterbe ich vor Trauer. Ich bin alt und meine Haare sind grau. 30. Wenn ich jetzt zu meinem Vater komme und der Junge, den er so sehr liebt, nicht bei uns ist, 31. dann stirbt er, wenn er sieht, dass der Junge nicht da ist. Wir wären schuld, dass unser Vater vor Trauer stirbt. 32. Ich habe meinem Vater versprochen, für den Jungen zu sorgen. Ich sagte, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, bin ich mein Leben lang schuldig vor meinem Vater. 33. Bitte, lass mich hier bleiben als dein Sklave anstelle des Jungen. Der Junge soll mit seinen Brüdern nach Hause gehen. 34. Wie kann ich ohne den Jungen zu meinem Vater zurückkehren? Ich kann die große Trauer meines Vaters nicht sehen.